ein Tag wie jeder andere. Der Alltag frisst tiefe Wunden in dich. Du weißt, es wird nichts anderes geben. Sie nahmen dir dein schönes Leben. Verbrecher macht, wo man verliert Moral und Tugend. Das ist der Knast, der Mörder seiner Jugend. Der Morgen zerbricht an den Gitterstäben, doch du bleibst Skinhead, das ist dein Leben. Wer noch stolz in sich trägt, der das Aufgeben niemals mehr bewegt. Kennst du den Ort, wo die Sonne niemals lacht, wo man aus Menschen Verbrecher macht, wo man verliert Moral und Tugend? Das ist der Knast, der Mörder deiner Jugend. Du fragst dich, warum ich hier gehe. Du fragst dich, warum ich so vor dir stehe und sitze hinter den grauen Mauern, wo Stunden so lange wie Jahre dauern. Kennst du den Ort, wo die Sonne niemals lacht, wo man aus Menschen Verbrecher macht, wo man verliert Moral und Tugend? Das ist der Knast, der Mörder deiner Jugend.